from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 86 an einem sonnigen Sonntag in Düsseldorf. Wie es in Shanghai ist, kann der Phil gleich erzählen. Wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gehört nach unserem öffentlichen Alkoholkonsum im Facebook Live, was uns sehr viel Spaß untergetaucht. Gemacht hat. Sind wir ein bisschen untergetaucht. Da werden wir vielleicht gleich auch noch ein, zwei Sätze zu erzählen. Wir haben diesmal kein Team adoptiert, haben wir irgendwie vergessen, euch zu schreiben. Deswegen geht's heute ein bisschen lockerer zu, aber da wir ja ein paar Tage Pause hatten, fehlt es uns an Themen bestimmt nicht. Ja, hallo auch von mir. Ich glaube, ich wurde vergraben und habe mich jetzt so mehr oder minder selber ausgegraben wieder. Mhm. Worauf habe ich mich da eingelassen? Was war da los diese Woche, als ich zu Hause war? Es geht jetzt, wir werden älter, weniger um das Feiern, sondern darum, dass ich mir prompt natürlich schön den Rücken verknackst habe und dann aber auch die Jungs, mit denen ich unterwegs war, mich an der Ehre gepackt haben. Dann schmeißt man sich natürlich, wenn der Rücken ein bisschen zweigt und zweckt, dann nur eine Schmerztablette ein und geht kegeln. Und spült die Schmerztablette mit Altbier runter. Genau, und das hat natürlich daran resultiert, dass ich an 4 Tagen hintereinander den Orthopäden gesehen habe, der sich mit meinem Rücken behandelt hat. Und jetzt bin ich wieder hier. Sonnig ist es hier auch. Ah. Die Luft ist nicht super heute. Belassen wir es dabei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht sagen wir noch 2, 3 Sätze zu unserem Facebook-Live-Dingen, was wir gemacht haben, als du hier warst. Ich fand, das hat super viel Spaß gemacht. Vielleicht mal vorweg, für die Leute, die uns dazugeguckt haben, wir haben ja ein paar Poster verlost. Ich war offen gestanden, ich will gar keine Ausrede finden, ich war offen gestanden zu faul, bisher zur Post zu gehen, aber das hole ich definitiv in der kommenden Woche nach und dann kriegen die Gewinner auch die Poster, die wir verlost haben. War für uns das erste Mal, dieses Format, unseren kleinen Basketballstammtisch. Bisschen komisch, dass irgendwie am Anfang war es, glaube ich, vor Kamera zu machen, aber dann der ein oder andere Krumme und das ein oder andere Bier haben dann ihr Übriges getan und euren Kommentaren nach zu urteilen, hattet ihr auch ein bisschen Spaß dabei. Ja, klar, auch euch einzubinden dann, ne? Ich glaube, das war von vornherein, wie gesagt, nichts ist gescriptet bei uns. Wir legen im Prinzip echt fast immer direkt los. Das grandiose Setup hat ungefähr 3,5 Minuten gedauert beim Marius in der Wohnung. Und dann haben wir auch losgelegt. Ich glaube, zu Beginn waren wir vielleicht eher so ein bisschen hin und her gerissen, machen wir jetzt eher einen normalen Pod und reden oder kommentieren wir sofort alles, was ihr schreibt. Das musste sich so ein bisschen einpendeln. Aber generell hat das wirklich super geklappt. Ihr habt ein paar Sachen reingeworfen, weil ich finde, man muss schon auch das ein bisschen anders machen. Sonst hätten wir auch einfach einen Podcast aufnehmen können. Genau. Und wenn man dann kommentiert und niemand sagt was dazu, dann ist das natürlich nicht so super. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, dass es trotzdem einen roten Faden und einen Gesprächsfluss gab, aber gleichzeitig ist es irgendwie ein bisschen interaktiver und cooler oder lockerer war. Was ich total erstaunlich fand, ehrlich gesagt, dass wie aus der Pistole geschossen ihr quasi die Spieler aufzählen konntet, die du, Phil, überhaupt nicht magst. Das fand ich total geil, dass sofort Terrence Ross und so durch die Gegend geflogen sind. Und aber auch, als du die Challenge aufgemacht hast, dass doch mal bitte die besten Namen für Thon Maker abgegeben werden sollen, da sind auch ein paar echte Kracher dabei gewesen. Da haben wir uns gut beömmelt, ja, wie ihr gesehen habt. Ich müsste es jetzt nochmal im Hintergrund mal öffnen. Dann können wir da gerne noch den einen oder anderen Shoutout hinlegen. Aber das war großer Sport, das stimmt. Das hat Spaß gemacht. So, also, was haben wir denn heute? Wir gehen so ein bisschen durch die Liga. Wir haben unsere Rubrik, die habt ihr ja schon ein paar Mal gehört, Panic Button. Ich glaube, das ist oder an der einen oder anderen Stelle angesagt, dass wir vielleicht über das mal ein bisschen bei einigen Teams reden. Wir haben aber auch Teams, die überraschenderweise Winning Streaks hinlegen, mit denen keiner gerechnet hat. Und leider Gottes, da sprechen wir auch eigentlich in jeder Folge drüber, haben wir auch ein paar Verletzte, die es echt böse erwischt hat. Und vielleicht fangen wir sogar damit an. Da sind nämlich auch ein paar große Namen von Hoffnungsträgern bzw. jungen Spielern dabei, die sich nicht nur für eine Woche verletzt haben, sondern ein bisschen länger. Ich nenne sie einfach mal vielleicht drei Stück vorneweg und du kannst ja dann direkt was dazu sagen. Das sind Zach LaVine, Jabari Parker und Joel Embiid, die alle in ihren Teams die Hoffnungsträger sind, worum die Franchise mitunter aufbaut und die jetzt alle mehrere Monate, bei Joel Embiid weiß man es noch nicht so genau, aber auf jeden Fall eine längere Zeit fehlen werden. Ja, das war ziemlich schade, wie es eigentlich immer so ist, dass wenn größere Verletzungen kommen, es ist natürlich umso trauriger oder fieser, wenn es dann junge Spieler trifft. Mhm. Und diese jungen Spieler oder die du gerade genannt hast, wie gesagt, wir können da noch ein paar dazu nehmen, die jetzt noch nicht die gesamte Saison ausfallen, aber trotzdem erstmal auch pausieren müssen für ein paar Spiele, dann trifft das natürlich nicht nur den Spieler, sondern auch die Franchise, die damit rechnet, dass man eher diesen Spieler zur Verfügung hat, auch langfristig und der dann entsprechend auch die Entwicklungskurve nimmt. Nehmen wir jetzt vielleicht mal direkt Jabari Parker und Zach LaVine mit raus. Die beiden Spieler kann man in gewisser Weise vergleichen. Andererseits ist es bei Jabari natürlich wesentlich schwerwiegender, wenn du im selben Knie das zweite Mal dir dein Kreuzband reißt. Ich glaube, wir haben da sicherlich auch den einen oder anderen Hörer. Wir beide haben auch eine Kniehistorie. Mhm. Unabhängig davon, dass wir natürlich jetzt keine Leistungssportler sind. Ist das schon wirklich eine Sache, die deinen Spielstil beeinflusst? Und ich glaube, dass auch Jabari Parker da schon nach seinem ersten Kreuzbandriss ein bisschen adjusted hat. Man hat mehr Jumper gesehen, er hat nicht ganz so viel geslasht, war trotzdem noch ein athletischer Spieler, aber der eher über die anderen Traits, sag ich mal, kam, die er in seinem Arsenal hatte. Und inwieweit sich das jetzt nochmal mehr verändert oder verändern muss sogar, das wird man leider erst nächstes Jahr sehen. Ja, zweimal im gleichen Knie ist natürlich besonders scheiße. Und jetzt, wo er gerade in der Saison echt richtig Fuß gefasst hatte und meiner Meinung nach auch eine absolut klasse Saison spielt, er averaged das erste Mal 20 Punkte, ist neben Giannis, der natürlich irgendwie in Milwaukee, dessen Schatten in Milwaukee alles übertrifft in dieser Saison, aber trotzdem die zweite ganz wichtige Stütze. Und zweimal am gleichen Knie aus jüngster Vergangenheit lässt natürlich dann irgendwie direkt Vergleiche oder Unkenrufe zu Derrick Rose, zu der, wie wir alle wissen, nach seinen Knieverletzungen nicht mehr zu dem Spieler geworden ist, der er vorher war. Natürlich ist es jetzt so, wie du gesagt hast, auch richtig, dass Jabari jetzt nicht so von seiner Athletik lebt, aber dennoch ist es ja, ich sag mal, auch wenn er körperlich wieder in einem Jahr oder in 10 Monaten dann den Leistungsstand hat, den er jetzt zuletzt hatte, ist es aber definitiv so, dass du Vertrauen in deinen Körper ein Stück weit verlierst. Also du kennst das von deinem Knie, ich hatte auch mal was am Knie, aber bei mir war es dann irgendwann die Schulter. Und das ist ja, das hörst du ja von Profisportlern noch dann natürlich viel intensiver, dass die einfach das Vertrauen in dieses Körperteil, was halt irgendwie geschädigt ist, dann nicht mehr haben und dann machst du vielleicht einen Schritt weniger oder wir haben jetzt über Blake Griffin in den letzten Wochen gesprochen, dann gehst du vielleicht nicht mehr ganz so oft in den Post und so weiter. Also das beeinträchtigt nicht nur die Funktionalität irgendwie deines Körpers, sondern auch deinen Spielstil eben aus fehlendem Vertrauen. Ein Satz vielleicht von mir zu Zach LaVine. Bei ihm ist es zwar erst die erste richtig große Verletzung, die er hat, zum Glück die erste große Verletzung, allerdings lebt er natürlich total von seiner Athletik. Also er ist ja ein Spieler, der super schnell den Fastbreak sucht, so ein Highflyer, nicht umsonst Dunk-Champion geworden und. Und da hoffe ich einfach, dass ihm diese Explosivität nicht flöten geht, wenn er dann von seiner Verletzung zurückkommt. Wird interessant sein, zu sehen, wie man mit den Minuten dann umgeht. Wir wissen ja alle, wer der Coach und der Trainer von den Minnesota Timberwolves ist. Und es ist tatsächlich so, dass LaVine, Wiggins und Towns unter den Top 8 in Minuten sind in der Liga. Muss man jetzt nicht überbewerten, sind alles Spieler, die unter 21 Jahre alt sind oder gerade 21 geworden sind und da können die natürlich viele Minuten reißen. Ist jetzt eher die Frage, wie man damit dann nächstes Jahr umgeht, weil man weiß, dass sich solche Verletzungen natürlich, was den Wiederholungsfaktor betrifft, nicht unbedingt vermeiden lassen. Man kann so viel wie möglich dagegen vorgehen, Muskelmasse antrainieren, Reha etc. Aber letztlich sollte man dann nicht direkt wieder dasselbe Pensum haben. Es wird, wie gesagt, interessant sein zu sehen, inwieweit wie nächstes Jahr direkt wieder einsteigt, auch wenn er eine gute Reha haben sollte. Reha ist nochmal ein zweiter Punkt. Das spricht so eher ein bisschen den mentalen Faktor an der Spieler. Inwieweit du dazu oder dafür bereit bist, wirklich so eine Knochenarbeit zu machen und eine Art Spießrutenlauf, nicht den Ball in der Hand zu haben. Viele der Basketballer in der NBA sind eher intuitiv Basketballer, also wirklich mit großem Talent gesegnet. Und wenn du denen dann den Ball aus der Hand nimmst, ist es, glaube ich, wirklich häufig so, dass da erstmal ein bisschen ein mentales Loch kommt. Und das hat man bei einigen Spielern gesehen, die dann, ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber die halt wirklich Probleme haben oder hatten, nach so einer Reha wieder gut zurückzukommen. Sei es, das mag aus anderen Gründen sein, aber unter anderem Reha hatte natürlich auch gesehen, jemand wie Larry Sanders oder sei es jemand wie Joel Embiid in den letzten beiden Jahren, der wirklich nicht so viel gemacht haben soll, der recht dick geworden ist währenddessen und gesagt hat, Leute, ich will einfach wieder zocken. Und das geht in dem Fall einfach nicht. Du kannst nicht wieder einfach den Ball in die Hand nehmen und aufs Parkett gehen, weil dann bist du danach direkt wieder verletzt. Und in dem Fall ist es ja wirklich eine langfristige Investition seitens der Franchises. Ja, und da würde ich vielleicht auch, bevor wir zu Joel Embiid kommen, vielleicht auch noch mal kurz mit dir drüber sprechen wollen, denn an solchen Sachen, finde ich, sieht man unter anderem immer, wie schnell sich die Narrative in der NBA oder die Erwartungshaltung in manche Teams dann ändern kann. Wenn wir 2 Monate zurückgehen, waren die Milwaukee Bucks und auch trotz einem schlechten Saisonstart die Minnesota Timberwolves 2 Teams, wo jeder NBA-Experte gesagt hat, ja, aber selbst wenn sie jetzt gerade nicht so gut darstellen, mit dem Kader, den sie da haben an jungen Spielern in 3 Jahren, das sind ja sofort zweite Runde, Conference Finals, wie auch immer, wenn im, ne? Das geht ja dann relativ schnell und da denkst du dann eigentlich als Fanbase, ich meine, so in kleinem Format hatte ich das ja mit Porzingis auch, Mann, super, dann hast du ja da irgendwie jemanden oder hast 1, 2 junge Spieler, auf die du echt hoffen kannst und dann ist vielleicht die aktuelle Situation gar nicht so schlimm. Und dann kommt so eine Verletzung, jetzt bei Milwaukee und bei Minnesota und auf einmal dreht sich dieses Gespräch komplett. Und es wird eigentlich viel mehr darüber geredet. Ja, was ist denn jetzt, wenn Jabari nicht mehr so zurückkommt, wie er die Saison gespielt hat? Dann reicht das ja bei weitem nicht aus, nur Giannis zu haben. Beziehungsweise in Minnesota wird dann auf einmal aus einem Hoffnungsträger-Team wird dann ganz schnell sowas dazu wie, ja, eigentlich haben sie ja nur Karl Anthony Towns, weil Wiggins ist ja auch enttäuschend und wer weiß, ob Levine nochmal so zurückkommt. Also es geht ratzfatz, dass du von einem Hoffnungsträger-Team, wenn sich ein junger Spieler verletzt, zu einem Team wirst, dem man fast gar keine Perspektive mehr zuschreibt. Das ist sehr, sehr schnelllebig und natürlich auch sehr gefährlich in der Erwartungshaltung, die man da in die jungen Leute legt. Und dann vielleicht mit dem Übergang zu Embiid ist es ja bei Philadelphia dann nicht anders. Schön, dass du das ansprichst. Ich glaube, man kann das übergreifend bezeichnen als die self-fulfilling prophecy der NBA. Tja. Und das ein bisschen übergeleitet. Also was heißt das? Das ist die sich selber erfüllende Prophezeiung. Und das bedeutet ja eigentlich, dass viele Leute eine lineare Entwicklung antizipieren. Ja. Du sagst, dieser Spieler hat jetzt Stand X und ist wirklich gut. Dann muss der ja in ein paar Jahren Stand Y haben. Und dann Ja. werden in der Regel immer Namen genannt. Ja, der neue LeBron, der sonst was. Und das impliziert ja schon, dass es diese self-fulfilling prophecy sein soll. Was aber natürlich total fiktiv ist. Das ist häufig unmöglich. Da müssen wirklich viele Faktoren genau so fallen, dass das dann auch tatsächlich eintritt. Und es gibt keine lineare Talententwicklung. Das gibt's genau ebenso wenig im Berufswesen. Es würde jetzt vielleicht zu weit gehen, da weiter reinzugehen, aber ich meine, das ist ja klar, man lernt mal mehr dazu und mal weniger, genauso wie es das auch in der NBA und im Sport der Fall ist. Ja. Das ist keine lineare Entwicklung und das sieht man immer wieder dann eben auch bei solchen Fällen, wo es dann Verletzungen gibt oder eben wo der Spieler nicht mit Geld klarkommt oder mit den Bedingungen, die es gibt in der Franchise. Deshalb ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen müßig zu sagen, ja, um bei Philly zu bleiben, was wäre denn, wenn Jalil von einer anderen Franchise gedraftet worden wäre? Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, weißt du? Ja, mit den ganzen Post-Moves und so, Losing Franchise und sowas alles haben wir nicht spielen lassen und dann diese doofe Geschichte mit der Polizei. Ja, keine Ahnung. Das weiß man ehrlich gesagt nicht. Nee. Und natürlich wäre es eine andere Situation gewesen und vielleicht hätte er mehr draus gemacht, vielleicht aber auch nicht. Das können vielleicht nur wirklich Leute aus seinem direkten Umfeld oder diese Profiler, die Draft, das Draft-Scouting machen, irgendwie beantworten, inwieweit externe Faktoren das beeinflussen könnten. Aber als Außenstehende, und ich würde auch fast sagen, als Journalisten ist das eigentlich unmöglich, sowas vorherzusagen oder eben Das dann glaube ich auch. vor allem rückblickend zu antizipieren. Jetzt ist bei Philly aber der Fall, dass, glaube ich, die Hoffnung noch viel mehr an einer Person festgemacht wird, als das vielleicht bei den anderen Teams ist. Also wir hatten ja da über Giannis und Jabari gesprochen, wir hatten über LaVine, Wiggins und Karl-Anthony Towns gesprochen. Eigentlich steht im Mittelpunkt dieses Prozesses bei Philadelphia, damit dieser Prozess auch irgendwann in was Zählbares umgemünzt werden kann, Joel Embiid. Jalil Okafor und Nerlens Noel würde ich da jetzt mal ein bisschen ausklammern, beziehungsweise sie auf einem anderen Level sehen, als das bei den anderen Teams eben die Mitspieler sind. Bei Joel Embiid haben wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, irgendwie scheint es so, der bewegt sich halt so schon irgendwie wie ein alter Mann und natürlich hat er eine Wahnsinnssaison, aber das muss man vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstriche setzen, denn er spielt ja nie mehr als 25 Minuten. Jetzt hat er schon, ich glaube, 8 oder 9 Spiele wieder in Folge verpasst und jetzt ist rausgekommen, dass er sich den Meniskus gerissen bzw. angerissen hat. So übervorsichtig, wie die Philadelphia 76ers sein müssen mit ihm und so fragil, wie er anscheinend irgendwie sein Körper zu sein scheint, glaube ich, dass wir ihn in den nächsten zumindest 3 Wochen, 4 Wochen nicht mehr auf dem Parkett wiedersehen werden. Und dann, glaube ich, ist diese Hoffnung oder so wie schnell sich das Blatt wenden kann, bei Philadelphia noch ein bisschen extremer als bei den anderen. Denn stell dir vor, es wird irgendwie klar, dass Joel Embiid immer wieder verletzt sein wird. Also das, ne, dann kommt er in 4 Wochen, sagen wir mal, wieder von dem Meniskus-Ding, spielt noch 2 Wochen, die NBA-Saison geht noch 6 Wochen danach oder wie auch immer, und dann ist wieder irgendwas, wo er 2 Wochen ausfällt. Dann ist natürlich echt schwierig davon zu sprechen, dass eigentlich so positiv wie die Philadelphia 76ers jetzt aufgewertet wurden in der jüngsten Vergangenheit, dass dieser Prozess funktioniert hätte, weil du dich so arg deine Hoffnung so arg an einen Spieler gebunden hast. Und Ja. wenn, ne, und wenn der dann, wenn der das aus, weiß nicht, also aus Talent oder jetzt in diesem Fall eben aus Verletzungsgründen nicht erfüllen kann, dann stehst du eigentlich wieder da, wo du vor 3 Jahren standest. Definitiv. Man guckt sich die Standings an. Ist natürlich momentan auch nicht so rosig für Philly, aber dennoch. Gleich auf mit Philly. 20 Siege, 2 Spiele hinter New York, 4 hinter Miami. Und da muss man ja sagen, wo ist denn dann das Jahr, wo man dann mehr gesagt hat, ja, dann holt man Sergio Rodriguez für 9 Millionen, dann hat man jetzt eben Embiid zurück, dann hat man Jahlil Okafor in seinem zweiten Jahr, Nerlens Noel kommt back. Ilyasova als Veteran geholt und, ne? Genau. Wir reden jetzt hier natürlich nicht von einem Playoff-Team, aber wir reden wenigstens von einem Team, was jetzt nicht embarrassed wird und vorgeführt wird, wenn Genau. Embiid irgendwie das Back-to-Back-Spiel mal aussetzt. Und ich meine, es ist auch eine Sache, ihn irgendwie nur 24, 25 Minuten spielen zu lassen und eine andere, wenn er halt nur 10 von 30 Spielen macht, sozusagen. Und es wäre interessant zu sehen, wie viele Spiele er tatsächlich aussetzt. Die Rhetorik ist schon recht alarmierend von Seiten der Philadelphia 76ers. Da wird dann davon gesprochen, ja, das ist alles reine Vorsichtsmaßnahme und die Verletzung ist nicht schwerwiegend, aber schwierig. Weißt du, Ja. das sind so alles Sachen, die Eben. sagen nur PR-Leute. Und wenn das zu den PR-Leuten gegeben wird, dann ist das schon nicht mehr so gut, weil dann handelst du halt deine öffentliche Wahrnehmung und die ist natürlich sehr eng an den Prozess geknüpft. Also da wir beide arbeiten ja, sage ich mal, in einer ähnlichen Branche oder mit ähnlichen Leuten zusammen. Und da muss man wirklich sagen, wenn die PR der 76 das sagt, ja, es ist nicht besonders schwierig, es ist nicht besonders schlimm, aber es ist schon sehr schwierig. Dann kannst du davon ausgehen, dass Das ist richtig 50% mindestens der Dramatik schon scheiße. rausgefiltert worden sind und der Arzt zum Front Office der 76ers gegangen ist und hat gesagt: Embiid ist dann. Freunde, Embiid ist dann. ich würde den gar nicht mehr spielen lassen in diesem Jahr, wenn ihr irgendwann nochmal wollt, dass der aufrecht läuft. So ungefähr wird Ja, wahrscheinlich die echt. Diagnose gewesen sein, ne? Ich habe zweimal das Zitat mir durchgelesen, was ich da gelesen Ja. habe. Weil irgendwie, weißt du, dann kam die Push-Nachricht, ja, partial Meniskus-Tear. Also Teilriss des Meniskus, ja. Und er dachte schon so, oho, ja, da muss ich mal schnell den PC anmachen und gucken, was da abgeht. Und also, ich weiß nicht. Und was machst du bei einem Teilriss? Entweder du behandelst es konservativ und du machst Muskelmasse, aber dann schiebst du das Problem auf, oder du reinigst. Dann musst du aber arthroskopisch rein. Das heißt, 20, 25 Spiele easy Ja, raus. und was ist die Konsequenz? Ihn jetzt die ganze Zeit nur in Watte packen? Dadurch machst du aus ihm auch keinen Franchise-Spieler, ne? Ja, vor allem, wenn er so schlecht gerehabt hat halt, ne? Ich meine, man Ei, darf sich ei, das ei. jetzt auch, also ich möchte da jetzt nicht zu sehr bremsen, aber wenn man sich Joel Embiid anguckt und seine, ich möchte sie nicht Allüren nennen, aber sein Handling mit Twitter und seinem Dasein als öffentliche Person. Er genießt das natürlich, aber es ist jetzt auch nicht so, als sei er der Prototyp eines tollen Vorzeigesuperstars, der jetzt immer kleine Also, Brötchen bäckt. hardest working man in Showbusiness ist er mit Sicherheit nicht. Nein, er ist vielleicht einer der hardest man in Showbusiness, Ja. aber das Working kannst du wegnehmen. Ja, schwierig, aber ich finde, das sind so tragisch. Sie sind, das ist jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber es sind drei schöne Beispiele dafür, wie schnell sich die öffentliche Diskussion in der NBA, wie schnell die kippt. Und das kann von einem Extrem zum anderen Extrem tatsächlich innerhalb von 24 Stunden durch eine einzige Verletzung passieren. Ja, gleichzeitig kann ich jetzt vielleicht noch einen kleinen Hint geben. Es gibt so einen schönen Blog, den ich schon mal erwähnt habe. Der nennt sich instreetclothes.com. Ah ja, Also stimmt. sozusagen nicht in Sportbekleidung.com. Und der hat einen Blogpost gemacht jetzt gerade über den Mid-Season Injury Report. NBA Injury Report hat er ihn genannt. Hat so aufgeschrieben, wie viele Spiele die Teams jeweils an Injuries zu beklagen haben und was das in Salary meint. Weil natürlich, Ja. wenn Chris Anderson bislang ausfällt für die gesamte Saison, dann sind das 40 Spiele, die sagen aber nicht unbedingt so viel aus, inwieweit Cleveland an Qualität verloren hat. Wenn man sich die Salary anguckt, ist das schon ein bisschen anders. Natürlich ist da Miami Heat mit Chris Bosh ganz, ganz vorne. Aber die Philadelphia 76ers, wenn man sich die anschaut, und wir haben ja über sie jetzt länger gesprochen, 130 Spiele verpasst bislang an Verletzungen im gesamten Kader. Hört sich sehr viel an. Wenn man das aber vergleicht mit den nicht weniger schlechten Sacramento Kings, das ist tatsächlich das Team mit den viertwenigsten Verletzungen bislang. 29 Spiele. Es wird sich ändern mit der Achillessehnenverletzung von Rudy Gay. Aber dennoch kann man da so ein bisschen als Indikator nehmen, gerade auch was so das Geld, die Salary betrifft, wie ein Front Office arbeitet. Dementsprechend auch die Golden State Warriors Zweiter in beiden Kategorien. Ja, Und die Houston interessant. Rockets auch. Gordon und Anderson, das waren große Off-Season-Narrative, die sich nicht bewahrheitet haben. Stimmt, du hast recht. Hust, hust. Hust, hust, ja. Zu deinen Predictions der Houston Rockets. Hast du noch Spieler oder Verletzungslisten, über die du sprechen möchtest? Sonst würde ich nämlich zu unserem nächsten Ding gehen. Ja, wir könnten vielleicht ein bisschen über die Rückkehrer reden, um das ein Ah bisschen ja. positiver zu framen. Gleichzeitig werden wir natürlich auch schauen, wie so die jeweiligen Teams in der Liga dastehen, aber da machen wir gleich den großen Run auf die Standings. Fangen wir vielleicht wirklich mal mit einer positiven Nachricht an. Chris Middleton ist zurück. Wie lange war er weg? Ja, ich überlege gerade, wie lange war er weg? Eigentlich auch schon ein halbes Jahr oder was, seitdem er sich Ja, in der Offseason verletzt hat er hat? sich Genau. ja einen Abriss der Was war es? Leiste zugezogen. Und das ist natürlich was anderes als jetzt einfach nur ein Riss. Wenn du es abreißt, dann hört man schon. Da braucht man nicht im PR-Bereich arbeiten für, um zu Nee. hören, dass das schlecht ist. Ja, es wird. Jabari hatte eine sehr schwerwiegende und auch recht schwierige Verletzung. Ja. Mittelfristig wird er nicht zur Verfügung stehen. Das wäre so eine PR-Nummer gewesen. Aber Wir ja, wünschen ihm und seiner Familie gute Besserung, mental und alles physisch. Gute, ja, alles Er ist Gute. quasi tot. Ja. Ja, Chris Middleton ist natürlich super wichtig. Also jetzt natürlich umso mehr, weil Jabari Parker sich verletzt hat. Aber in der letzten Saison hatte ich so das Gefühl, bevor jetzt Giannis seine Coming-out-Season hatte sozusagen, war er eigentlich der im Team, der so am konstantesten gescored hat. Also der konstanteste Offensivspieler, gerade das Spiel ein bisschen breiter zu machen. Damit hatten die Milwaukee Bucks in der Vergangenheit, seitdem Jason Kidd Trainer ist, immer mal wieder Probleme. Sie haben immer eine klasse Defense gespielt, waren auch unterm Korb recht erfolgreich, aber so was das die Stretchen des Spielfelds angeht, das war jetzt nicht so ganz ihre Stärke, weil eben unter anderem, wie gesagt, auch Giannis jetzt erst in dieser Saison so richtig das Shooting gelernt hat und da sicherlich auch noch, obwohl er schon so klasse ist, Luft nach oben hat. Lange Rede, kurzer Sinn, genau deswegen ist Chris Middleton unheimlich wichtig und ja, wenn sie vorhaben, noch einen Playoff-Run zu machen, dann wird das nicht nur über Giannis, sondern auch über ihn gehen müssen. Tony Snell wird von jedem Fantasy-Nor gedroppt gleichzeitig, ist aber auch einfach etwas, was wir schon vorher erwähnt haben. Jabaris Verletzung ist natürlich jetzt umso schlechter, gerade im Hinblick, dass man jemand abgegeben hat in Free the Plummies, Hashtag Free the Plummies, das hätte man jetzt gebrauchen können. Ich glaube, dass man jetzt nicht unbedingt so viel größer spielen wird, wenn man nicht mehr Jabari als Smallball-Vierer hat. Da wird dann vielleicht eher nochmal Chris Middleton kommen, ja. auf der 4 spielen oder dass man Giannis auf der 4 spielt und dann eben einen Big Man bringt. Roy Hibbert wird da nicht unbedingt viel mehr Spielzeit sehen. Nee. Dass er wieder da ist, ist immens wichtig. Ich habe eben Tony Snell spaßeshalber erwähnt, aber ich glaube, dass einfach auch die Rolle von der Bank für ihn als wirklich was Achterspieler oder sowas, ja, ein Neunter, Zehnter Spieler viel besser geeignet ist, als eben 30 Minuten als Starter auf dem Feld zu stehen. Und dann kann man auch gucken, inwieweit man Brogdon und Delly nicht gleichzeitig, sondern immer nur getrennt bringt, das ist wesentlich unter. Ja, nee, gebe ich dir absolut recht. Hast du noch jemanden? Ich habe gerade über Blake Griffin nachgedacht, aber der ist nur ja schon einige Zeit wieder da. Jemand, der gerade eben zurückgekehrt ist, fällt mir jetzt gerade... Nee, man könnte einen kleinen Shoutout zu Dirk sagen, dass er wirklich wieder teilweise zu alter Form zurückgefunden hat. Das ist natürlich für unser eins sehr happy. Ich hatte da mal geunkt. Ich glaube, das war allerdings off-air, habe ich gesagt, ja, wenn das mal nicht vielleicht dann ihn doch zum Aufgeben zwingt und die Knieverletzung, die er hatte, insofern, beziehungsweise Achillessehnenverletzung. Mittlerweile sieht das ganz gut aus und man hat sogar ein paar Vintage-Performances schon. Ja. Da hast du total recht. Nach den Verletzungen und einem positiven Ausklang mit Chris Middleton dieser Verletzungsgeschichte würden wir dann wieder so ein bisschen würden wir das Gleiche nochmal machen mit den Teams, denen es im Moment nicht so gut geht und den Teams, die überraschenderweise, ihr wisst wahrscheinlich mit 13 Siegen in Folge, über wen wir reden, denen es überraschenderweise gut geht, aber die Panic-Buttons dieser Liga, da haben wir ja doch nur ein, zwei Kandidaten, die man da nennen sollte, ne? Ja, das heißt nicht unbedingt, dass wir uns die schlechtesten Teams anschauen werden. Es tut mir leid, liebe Brooklyn-Fans, oder je nachdem, wie ihr das seht, vielleicht Gott sei Dank, wir werden nicht groß über Brooklyn sprechen, nee, obwohl sie 12 in Folge verloren haben. Ich denke, da muss man nur sagen, dass das feststeht, dass der Brooklyn-Pick nicht getradet wird von Seiten von Boston. Ja. Wir haben eher ein paar andere Teams. Eins haben wir eben schon erwähnt, Milwaukee nehmen wir vielleicht da mal raus, was so Panic-Button betrifft, und Charlotte. Die Hornets, beides Teams, die ziemlich schlecht aussahen in der letzten Zeit und die eigentlich im ersten Drittel der Saison definitiv Teams waren, die wir in den Playoffs gesehen haben. Teams wie Chicago, Indiana und natürlich vor allem Washington haben da sehr viel Boden gut gemacht und haben beide Teams überholt. Inwieweit ist das wirklich Panic? Wie würdest du das einschätzen? Ja, vielleicht mal Panic-Button 1 bis 10. Also bei Charlotte würde ich den Panic-Button gerade gar nicht so hoch ansetzen. Also ich halte immer noch ziemlich viel von dem Team. Ich habe nämlich gestern tatsächlich die ersten paar Minuten geguckt von dem Spiel gegen die Clippers. Das war ja gestern hier um Ortszeit 11 Uhr noch recht früh. Und ich war gestern Abend zu Hause. Und im Grunde hat sich ja gar nicht so viel an dem Kader verändert. Also meiner Meinung nach ist da immer noch unheimlich viel Qualität drin. Kemba Walker, jetzt das erste Mal All-Star, spielt sowieso eine klasse Saison. Aber gestern in dem Spiel wurde am Anfang eingeblendet, dass Nicolas Batum neben Westbrook, LeBron und der dritte fällt mir jetzt nicht ein, der vierte Spieler ist, der 14, 7 und 6 auflegt. Also haben sie da auch dieses berühmte Schweizer Taschenmesser weiterhin. Marvin Williams, Michael Kidd, Gilchrist. Also der Kader ist ja nicht schlechter geworden. Und ich glaube, ich würde mich jetzt dazu hinreißen lassen, bei Charlotte eher von so einem Midseason-Flug zu nennen. Flug im Sinne nicht von Fliegen, sondern oder mehr von Verfliegen, denn ich glaube, dass dass sie sich wieder fangen werden und doch noch ein Wörtchen um die Playoffs mitzureden haben. Interessant. Bisschen Dissens bei uns beiden, weil ich würde sagen, Panic Button eher so 6 von 10. Also bei mir wäre es dann die Würde ich 4. also, 4 oder würde ich 5. recht hoch anlegen, weil ich sagen würde, Charlotte hätte diese Saison durchaus versuchen können oder sollen, so Rang 4 bis 6 anzupeilen in den Playoffs. Sprich, man sollte versuchen, irgendwie auch eine Chance zu haben, eine Playoff-Serie zu gewinnen. Jetzt insbesondere, was Rang 4 oder 5 betrifft. Ehrlich gesagt sehe ich das dieses Jahr überhaupt nicht. Wenn man sich die ersten, sorry, drei Teams anschaut, Cleveland, Boston und was auch immer dann kommt, Washington, Toronto oder auch Atlanta, das wird sehr, sehr schwierig für Charlotte, da wirklich länger als maximal 6 Spiele irgendwie in den Playoffs da vorhanden zu sein. Wenn man sich den Kader anschaut, ist das natürlich jetzt auch nicht so Fisch oder Fleisch. Man hat da im Prinzip auf der Center-Position jetzt nur noch wenig gut ansehnliches Trio aus Cody Zeller, Miles Plumlee und Frank Kaminsky. Ich weiß nicht, ob das so super ist. Dann entweder gehst du Small Ball und stellst wirklich kleine agile Spieler auf und spielst viel mit Marvin Williams, Charlotte Gilchrist und weiß ich nicht, Batum auf der 4. Oder aber du gehst groß, dann musst du dann aber jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr Plumlee spielen und gucken, wie man irgendwie Kaminsky auf der 4 spielen lassen kann, neben den beiden traditionellen Centern. Gefällt mir nicht so sehr, was sie momentan da machen und wird sich zeigen, wie weit sie sich da fangen können. Ja, du hast insofern echt recht. Die sind 5 Spiele schon vom 6. Platz, der gerade von Indiana besetzt wird, schon entfernt. Also eigentlich ist, wenn man mal realistisch ist, der 7. Platz, wo jetzt Chicago ist, wo sie 2 Spiele hinten sind, eigentlich so das Maximum, was sie wahrscheinlich noch rausholen können, wenn jetzt nicht Indiana oder Atlanta katastrophal einbrechen sollten. Und das hieße der 8. Platz eine Serie gegen Cleveland und der 7. Platz eine Serie gegen Boston, wo ich ihnen beides Male keine guten Karten ausrechnen würde. Also, wenn du auf unsere Preseason-Prediction abzielst, wie du es gerade gemacht hast, dann gebe ich dir doch tatsächlich recht. Dann sollte man den Panic-Button doch ein bisschen höher ansetzen. Wenn man es jetzt so sieht, dass man sagt, okay, können sie denn noch die Playoffs erreichen, würde ich sagen, ja, das kriegen sie wahrscheinlich noch irgendwie hin oder nicht wahrscheinlich, aber da ist die große Chance noch. Aber du hast schon recht, in der ersten Runde wäre definitiv Feierabend, wenn sie es nicht auf Rang 6 schaffen, weil ich glaube, gegen Washington kann man von einer Serie sprechen, gegen ja, Boston oder Cleveland oder auch Toronto, glaube ich, ist da nichts zu holen. Ja, Okay. denke ich auch. Jetzt gucke ich Und mal. Milwaukee, ich meine, das haben wir ja gerade genannt, um das vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber fortzuführen. Ich glaube schon, dass es da natürlich jetzt ein bisschen strukturelles Problem wird oder gibt. Bevor Chris Middleton wiedergekommen ist, gab es ein großes Problem mit dem Shooting und dem Spacing dann dementsprechend, dass man zwangsläufig klein spielen musste, eben weil sowohl Jabari als auch Giannis natürlich nicht keine Shooter sind, da musste man ein bisschen kreativ sein. Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt hat man eher auf dem Flügel Probleme. Das heißt, Giannis wird auch auf der 4 spielen müssen, teilweise. Wir haben das eben schon erwähnt. Ich weiß nicht, inwieweit da so Druck besteht. Ich glaube, da war es trotzdem nach wie vor ein sehr gutes Core. Man wird sicherlich Middleton nicht zurückhetzen. Das wird ein bisschen dauern. Insofern kann es schon sein, dass da in den nächsten 2 Wochen so ein bisschen der Playoff-Zug abfährt. Wäre das eine Enttäuschung angesichts, wie sie in die Saison gestartet sind? Absolut. Ja. Hieß das, dass man sagt, das ist eine verkorkste Saison, wo nichts passiert ist? Würde ich sagen, nein. Wenn dein bester Spieler auf einmal sich unter den Top 10 oder ich sag jetzt mal weiter Top 15 Spielern der NBA wiederfindet, ist es in keinem Fall eine verkorkste Saison. Das käme dann erst nächstes Jahr, wenn man dann eben so ein bisschen die Anthony Davis, wie soll ich das nennen, Saga beginnt. Ja. Inwieweit man mit einem der besten Spieler der NBA es schafft, trotzdem die Playoffs zu verpassen. Nee, sehe ich absolut genauso. Also auch wenn sie die Playoffs nicht erreichen, dann ist die Giannis Story in diesem Jahr überlagert dann doch vieles oder macht vieles wieder wett. Ja, und wie du schon sagst, wenn das im nächsten Jahr wieder nichts wird, dann wird sich auch Jason Kidd den ersten Diskussionen stellen müssen. Ich habe noch ein Team im Osten, vielleicht sagen wir da auch noch zwei Sätze zu, die Toronto Raptors. Die haben ein bisschen an Boden verloren an der Spitze. Natürlich immer noch auf einem sehr guten Niveau, aber in den ersten Wochen der NBA hatten wir darüber gesprochen, dass sie eigentlich neben Cleveland auch mit großem Abstand, aber die zweite Kraft im Osten sind sozusagen. Jetzt der Run von Washington seit Weihnachten und auch von den Boston Celtics hat das Ganze irgendwie ein bisschen verblassen lassen, denn jetzt sind sie auf Platz 4 und Atlanta und auch Indiana sind schon in unmittelbarer Schlagdistanz. Also wenn es ganz blöd läuft, könnten sie sich sogar auf 5 oder 6 wiederfinden. Und ich finde, das wäre schon eine Enttäuschung, wenn nicht zumindest mal mit zwei All-Stars in Lowry und DeRozan Heimrecht bei rausspringen würde. Absolut. Ich glaube schon, dass da sehr viel Druck besteht. Auch was die Kaderplanung betrifft, besteht Druck auf Masai Ujiri, der im Prinzip schon jetzt ein Team vorfindet, was absolut in Win-Now-Modus ist und wo man auch Pieces gehabt hat, das Team jetzt mittelfristig nochmal zu verlängern, sei es auch durch einen Mid-Season-Trade. Nicht umsonst hat man da sehr viel den Namen Paul Millsap geungt. Man hat Demarre Carroll, der im Prinzip jetzt mittlerweile sehr schwierig zu traden ist. Man wird sehen, ob Toronto versucht, da noch was für zu bekommen, weil man ja eigentlich in Norman Powell jemand hat, der, sage ich mal, ähnliche Aufgaben mit weniger Dollarscheinen zu vollziehen. Inwieweit man wirklich rechtfertigen konnte, dass man Jared Salinger unter Vertrag genommen hat, der auch jetzt erst anfängt, in die Saison einzusteigen und dementsprechend auch einige Bürger auf den Hüften hat, während man doch eigentlich Patrick Patterson hat, der wirklich ein grundsoliderer 10. Mann ist als Stretch-Vierer. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit man das rechtfertigt, dann irgendwie Jared Salinger noch, glaube ich, auch fast einen Einjahresvertrag mit 8 Millionen unter die Nase gehalten zu haben. Das Geld hätte man dann doch dann lieber irgendwie andersweitig benutzt oder hätte es irgendwie ja in einen weiteren Trade-Chip irgendwie umgewandelt, den man dann irgendwie während der Saison verscherbeln kann. Das kann man natürlich mit Jared Salinger nicht. Lässt man ihn jetzt spielen, hat Pascal Siakam, der einen Großteil der Saison gestartet hat oder ist auf der 4, weniger Spielzeit. Jakob Poeltl hat man nicht viel gegeben. Der First Rounder gibt man den ab. Lucas Nogueira ist jetzt gerade dabei, wirklich sich eine schöne Nische zurechtzumachen. Den wird man wohl nicht abgeben wollen. Ist so eine sehr fragile Balance, sorry, nicht Bilanz, fragile Balance, wie man es schafft, irgendwie ein Team in der in der Höhe, in der Top sozusagen, dann eben zu verbessern, ohne der Tiefe des Kaders dann zu schaden. Siehst du im Westen, ich gehe gerade mal durch die Standings und im Westen sieht es so aus, als würde jetzt kein Team so richtig schlecht performen im Moment. Bei Houston könnte man sagen, ja, die haben schon, also dieser Höhenflug ist vorbei und vielleicht hat es sich so ein bisschen in Richtung Normalität eingependelt. Utah ist aus den letzten Spielen 500 rausgegangen. Die LA Clippers haben mehr Spiele verloren, als sie gewonnen haben, aber ich glaube, das schieben wir auf die Verletzung von Chris Paul. Da haben wir ja auch schon drüber geredet. Ansonsten sehe ich jetzt im Westen tatsächlich keinen großen Handlungsbedarf für Ja, den gut, Panic-Button. Panic-Button wäre ein bisschen schwierig halt. Das müssten wir, wie gesagt, definieren, inwieweit Panic-Button nur auf die Expectations zu beziehen ist, die vor der Saison eben da waren. Ich glaube, da muss man natürlich die Clippers mit reinnehmen. Nun ist es natürlich so, dass Blake Griffin und Chris Paul mittlerweile, was die NBA-Lazarette betrifft, nicht unbedingt Unbekannte sind. Insofern war das in gewisser Weise vielleicht antizipierbar. Trotzdem, wenn man jetzt, und das ist ja mittlerweile der Fall, temporär aus den ersten 4 rausfällt, ist es sicherlich nicht unbedingt als positives Zeichen zu werten. Vor allem positives Zeichen, was Doc Rivers den GM betrifft. Dass das nach wie vor der ist bei den Clippers, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich ein absolutes Rätsel. Das ist ligaweit eher eine Anomalie. Das haben dann nur so Leute wie, ich weiß nicht, Tom Thibodeau hat das momentan, glaube ich, in Minnesota. Das hat ein Stan Van Gundy bei Detroit, der ist, glaube ich, auch GM und Trainer im Richtig. Personal. Ich glaube, das war es auch Das war fast es schon. auch, ja. Das war es auch. Bei den LA Clippers können wir vielleicht die Überleitung zu einem anderen Thema schaffen. Panic Button ist da, glaube ich, noch untertrieben. Wenn es auf der Skala von 1 bis 10 Die Skala 1 bis 10 reicht bei den Knicks für einen Panic-Button tatsächlich bei weitem nicht mehr aus. Das muss man leider so sagen. Ich glaube, das war eher eine 75 oder wie auch immer. Der Link zu den Clippers ist relativ einfach, denn die Clippers sind immer wieder in Gesprächen genannt worden, wenn es um den Trade von Carmelo geht oder ob da jetzt ein Trade zustande kommt. Dann ist es ja so, die meisten von euch wissen das, Carmelo hat eine No-Trade-Clause, das heißt, im Prinzip darf er sich aussuchen, zu wem er gehen würde und wer nicht. Das macht die Anzahl der Teams, die für ihn traden könnten, natürlich dementsprechend geringer. Die Clippers gehören dazu, wohl als Destination, wo Melo gesagt hat, da würde ich potenziell unterschreiben. Allerdings wisst ihr auch, dass das Paket, was die Clippers schnüren können, nicht gerade attraktiv ist mit den Assets, die sie haben, und Draftpicks noch mal weniger. Insofern wird es da wahrscheinlich, wenn das zustande kommen sollte, ein drittes Team geben müssen, was da irgendwie noch ein bisschen hilft. Aber eigentlich ist das Thema Carmelo ja schon so durchgelutscht, würde ich mal sagen. Da werden wir jetzt sowieso erst zur Trade Deadline wissen, ob da jetzt was passiert oder nicht. Ich würde auch gar nicht so sehr auf das Thema Phil Jackson und wie er sich ihm gegenüber verhält jetzt eingehen wollen. Auch das wurde in der Presse schon mehr als breit getreten. Ich würde gern zwei, drei Sätze zu dem Vorfall mit Charles Oakley sagen, weil als Knicks-Fan brennt mir das ziemlich auf der Seele, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, also da würde ich gerne auch mal deine Meinung zu hören. Mein Standpunkt ist, ja, sag du vielleicht erstmal und dann kommt die Fanbrille von Ja, mir. also es wäre interessant mal zu hören, vielleicht von mir ein bisschen außenstehend, was ich dazu sage. Also ich glaube, wir müssen jetzt gleich auch nicht darüber sprechen, dass Ownership und ja mittlerweile leider auch so Front Office der Knicks in den letzten Jahren Ownership schon länger, aber ich glaube halt vor allem jetzt auch Front Office nach dem Vertrag von Phil Jackson halt eine ziemliche Katastrophe gewesen ist, dass man da nicht wirklich eine Richtung hat. Da haben wir auch schon ein paar Wochen drüber gesprochen. Insofern kannst du das ja gleich gerne nochmal kurz zusammenfassen. Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat in der ganzen Sache ist eben, wie sehr anscheinend da die Nerven blank liegen. Dass wenn ein Spieler sich halt dann eben aufregt und so eine Situation bekommt, dass man dann anschließend dann auch noch dermaßen, wieder mal, jetzt kommt der DPR-Masche, aber dann halt so dermaßen in die Offensive geht und wirklich sagt, ja, im Prinzip, Charles Oakley hat riesige Probleme, er war ein guter Nick, aber wir wünschen ihm irgendwie viel Erfolg, diese Probleme irgendwie privat zu meistern. Dann zählt das natürlich von überhaupt keiner Klasse und gleichzeitig auch keinem Verständnis, was so den Puls der Fans betrifft einfach. Das überlasse ich gleich dir gerne oder weniger gerne natürlich, aber ich glaube, das ist einfach erschreckend zu sehen, wie wenig Sympathie und Verständnis da besteht. Gleichzeitig, und das sollte vielleicht auch an der Stelle gesagt werden, Charles Oakley, auch wenn er ein solider und ein sympathischer Spieler ist, gerade jetzt aus Knicks Hinsicht, ne, Eisenellbogen und so weiter und so fort, kannst du dir jetzt auch nicht alles rausnehmen. Ich glaube, wenn du dann deine Season-Tickets bekommst, dann ist das nett und dann sollst du dich da auch vernünftig verhalten, wenn du da im Stadion bist. Also das, was er da gemacht hat, auch wenn die Leute nicht professionell waren beim Rauswurf, so kannst du natürlich nicht agieren. Ja, ich glaube, Verständnis ist das richtige Wort, was du gerade genannt hast. Denn ich glaube, das ist das, was James Dolan, der Owner der Knicks, nach wie vor und auch die letzten Jahre nicht verstanden hat, wie man diese Franchise oder diesen Markt New York zu führen hat oder worum es da eigentlich geht. Er versteht es einfach nicht. Er versteht nicht, dass ihm das Team gehört, also die Franchise gehört, aber ihm gehören die Knicks nicht. Weißt du, die New Yorker beanspruchen die Knicks wie auch jede andere Sportfranchise in der Liga für sich. Und er versteht nicht, dass man da mit so einer despotischen Alleinherrscher-Art und Weise sich niemals Sympathien auf seine Seite ziehen kann und auch niemals die Akzeptanz oder andersrum das Verständnis der Fans bekommen wird. Im Fall von Charles Oakley finde ich, der Fall Charles Oakley ist ein gutes Beispiel dafür, wie es um die Knicks steht, weil der sagt so vieles aus über das, wie es da in dem Verein läuft. Ich mache da nochmal einen Unterschied zwischen dem Spieler Charles Oakley und dem Mensch Charles Oakley, den ich natürlich nicht persönlich kenne. Aber ich weiß, für was Charles Oakley, der Typ, für was der in New York steht. Das ist dieser ehrliche Arbeiter, Blue Collar, der sich von ganz unten nach ganz oben gearbeitet hat, der nie ein Spiel ausgesessen hat, wenn er nicht schwer verletzt war, der vor allem durch seine Defense, durch sein Ackern auf dem Court sich in die Herzen der Fans gespielt hat und dem nichts geschenkt worden ist. Alles das beanspruchen so ein bisschen die New Yorker Fans wenn man mal von den Manhattan-Leuten absieht, für sich. Und genau für das Gegenteil steht James Dolan. James Dolan ist in diesem Verein Besitzer, weil er das von seinem Papa geschenkt bekommen hat. Ja, Das muss man so reingeboren. sagen. Und das ist auch im Zweifel in Ordnung, wenn mein Vater der Chef eines der größten Networks gewesen wäre und gesagt hätte, Marius, möchtest du die Knicks in Zukunft führen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht nein gesagt. Aber er verhält sich auch genauso wie ein neureiches, verzogenes Kind, was irgendwie Aristokrat. mit seinem Spielzeug, ja, mit seinem Spielzeug machen kann, was er will. Und genau das versteht er nicht, dass das der Grund ist, warum alle New Yorker und New York-Fans auf ihn sauer sind. Und eben nicht, weil er irgendwie falsch getradet hat oder falsch gepickt hat oder in der Presse irgendwelche Scheiße erzählt hat. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass er nicht den nötigen Respekt vor solchen Leuten wie Charles Oakley hat, die die Fanbase widerspiegeln und somit auch keinen Respekt vor den Fans hat, die dahinter stehen. Zum Spieler Charles Oakley, oder beziehungsweise noch zum Mensch, ich gebe dir völlig recht, da muss man sich anders verhalten. Allerdings hätte ich erwartet, das wurde jetzt zum Beispiel von Kenny Smith meiner Meinung nach ganz richtig bei TNT gesagt, wenn du jemanden auf der Tribüne sitzen hast, egal in welchem Verein, einen verdienten Spieler und der baut irgendwie Scheiße oder ist besoffen oder grillt rum oder sonst was, dann schickst du einen Typen dahin, sagst, Charles, können wir mal kurz rausgehen, irgendwie, wir haben was zu besprechen, anstatt dass du mit 6 Leuten inklusive Cops da auftauchst und da deswegen alleine schon ein Riesendrama produzierst. Das ist schon mal der Ja. völlig falsche Eindruck und bringt das Ganze auf ein Energie- und emotionales Level, was überhaupt nicht hätte sein müssen. Was dann, Ist auch ne? jetzt nicht so, als sei es OKC. Der Markt, also ich meine, Ja. das ist ja gefundenes Fressen. Wenn man denkt, die Bild wäre schlimm, dann müsste man wirklich mal nach New York gehen, wahrscheinlich. Ich meine, du kennst die Stadt Ist so. sehr gut, auch privat. Und ich glaube, das ist dann wirklich eine Sache, die wochenlang komplette Unruhe ins Umfeld bringt. Absolut, absolut. Und das ist die Art und Weise, die nicht hätte sein müssen. Man hat sogar gesehen, in der Schubserei bei Charles Oakley hat er irgendwie zufällig jemanden aus dem Publikum erwischt und hat sich, während er sich mit den anderen gestritten hat, umgedreht, um sich bei dem zu entschuldigen. Also ich glaube, das sagt nochmal viel über den Typen Charles Oakley, der mit Sicherheit auch nicht perfekt ist, aber wie gesagt, über den Spieler Charles Oakley und warum jemand so wichtig ist, möchte ich mal sagen, in der jetzigen NBA geht sowas immer ein bisschen unter. Irgendwie das, ja, der Basketball ist nicht mehr so wie früher und solche Kerle gibt es nicht mehr. Doch, meiner Meinung nach gibt es diese Kerle immer noch und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, kein Team in den letzten 20, 30 Jahren ist Champion geworden, ohne so jemanden im Kader zu haben. Das ist ein Draymond Green, das ist ein Udonis Haslem, Tyson Chandler. das ist ein Tyson Chandler oder Deshaun Stevenson, das ist ein Dellavedova, das ist ein Kevin Garnett und so weiter und so fort. Jedes Championship-Team hat diese Spieler, die einerseits die eigenen Spieler schützen und die dem Kendrick gegnerischen Perkins damals Kendrick in Perkins, Boston. ganz genau, diese Spieler, die eigenen Meta Spieler World schützen Peace. und die anderen, ja, oder Rick Fox sogar, und darauf Ja. angesetzt sind, den anderen Superstars so lange auf die Eier zu gehen, bis die ihr Temper verlieren und dass man denen eben zeigt, pass mal auf, hier bei uns zu Hause kannst du dir nicht alles erlauben. Und das war das letzte Mal, als New York so jemanden hatte, dass New York erfolgreich gewesen ist. Und sogar Phil Jackson hat in diesem Jahr versucht, genau den gleichen Spielertypen in Joakim Noah wieder ins Team zu holen, weil er sagte, genau das hat unserem Team gefehlt. Und jetzt so zu tun, als wäre Charles Oakley irgendwie nicht wichtig genug in der Franchise, dass man ordentlich mit ihm umgeht in der Geschichte. Ey, die Knicks feiern in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum. Wer war der Einzige, der auf dem Spielfeld nicht dafür geehrt worden ist? Charles Oakley. Und dann Krass. kann ich auch irgendwie verstehen, dass sich bei ihm so ein Groll aufgebaut hat, dem Owner gegenüber, dass er sagt, pass mal auf, das geht nicht. So, und ich lasse mich auch nicht weiterhin so behandeln. Und ich finde es gut und richtig, dass die anderen Knicks-Spieler aus der Zeit jetzt damals auch Stellung beziehen und Larry Johnson schon gesagt hat, der ja so ein bisschen so für die ganzen Charity-Aktionen bei den Knicks angestellt ist, der gesagt hat, wenn Charles nicht mehr im Garden erwünscht ist, dann bin ich das auch nicht. Und das ist meiner Meinung nach die einzige Art und Weise, wie man versuchen kann, diese Franchise zu drehen, indem man irgendwie dem Front Office versucht klarzumachen, pass mal auf, das mag eure Franchise sein, aber die Knicks gehören euch nicht. Ja, ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung, eben dann zu sagen, dass da manchmal auch ein bisschen Diskrepanz besteht. Wer war es? Der Owner der San Francisco 49ers, Ja. Hat das im Football hat das letztens auch gesagt. Er stand, hat sich da vorgestellt, ist ebenso gewesen, hat gesagt so, ja, Leute, I own this Football Club. Und dann hat er gar nicht verstanden, wieso die Leute das halt, die so, ja, also ich meine, viele, ne, klar, du owns die Franchise. So, viel Spaß. Das ist für dich ein Asset, aber Genau. du bist nicht Eigentümer der Kultur und das, was dahinter steht. Und man mag jetzt vielleicht unken, ja, in dem amerikanischen Sportarten ist das ja doch nicht so doll und dieses ganze Franchise-System. Es gibt eben doch Städte, wo das ein bisschen anders ist. Und wenn man eine von allen rausnimmt, dann ist das New York, wo eben wirklich so eine sehr tiefergreifende Kultur und Basketballkultur besteht. Eine Art Symbiose zwischen dem Club und dem Logo, also wofür der Club steht und seinen Fans. Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr, sehr, sehr stark Ja. in New York der Fall ist und dass er das einfach nicht wahrhaben möchte oder nicht weiß oder ich weiß Und es nicht. er muss es Und er. dasselbe ja auch zu Phil Jackson. Ich meine, das ist ja im Prinzip für mich noch verrückter, dass das jemand ist, der so viel Erfolg hatte, der in einer großen Franchise selber lange Jahre als Trainer und als Präsident tätig war und der dann jetzt irgendwie sich hat die Füße küssen, lecken und lecken lassen im Ja. Prinzip, um dann triumphal zurückzukehren zum Basketball und dafür fürstlich bezahlt zu werden, kann im Prinzip, hat er nicht im Arbeitsvertrag, wann er wie viel in New York sein muss und dort arbeiten muss und wie viel er, weiß ich nicht, nach Santa Barbara jetten kann. Da muss man, ja, genau, und da würde ich vielleicht doch mal nochmal ganz kurz den Bogen machen. Es tut mir leid, aber gerade ist das Thema nun mal so brandaktuell und für mich natürlich auch irgendwie in dem Moment sehr persönlich. Wenn Phil Jackson darüber redet, dass Melo kein Winner ist. Punkt 1, warum Melo ist nicht erst seit 3, 4 Jahren kein Winner, sondern das war er, wenn schon, ich sag mal, die letzte große Aktion, die er gerissen hat, war in Syracuse und danach noch einmal Conference Finals und das war's. Wenn doch die Motivation, dass er in New York unterschrieben hat, deiner Meinung nach, gerichtet an Phil Jackson, diejenige war, dass er in dem New Yorker Markt irgendwie seine eigene Brand pushen wollte und ihm Gewinn eigentlich irgendwie nur zweitrangig war, warum zum Geier gibst du ihm dann 125 Millionen und eine No-Trade-Clause? Dann sei doch so konsequent und sag, nee, das ist nicht mein Spieler. Auch das hätten die New York-Fans verstanden. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und das, was du gerade angeführt hast, wenn du die ganze Zeit sagst, du bist die Personifikation von Winning, man dir aber einen Vertrag geben muss, in dem festgelegt wird, wie oft du zu erscheinen hast, weil man dir nicht zutraut, dass du so committed zu diesem Projekt bist oder zu diesem Verein, dass du das von dir aus machst, dann würde ich mich vielleicht mal anfangen, selber zu hinterfragen, ob ich wirklich alles dafür tue, um hier gewinnen zu können. Und das tut er genauso wenig. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist natürlich der unwahrscheinlichste Fall, aber eigentlich würde sich nur was ändern, wenn es James Dolan und Phil Jackson an die Kohle geht. So traurig das ist. Wenn keine Trikots mehr gekauft werden, wenn keine Celebrities mehr in der ersten Reihe sitzen, wenn sich diese ganze Scheiße, dieser Zirkus nicht mehr so vermarkten lässt und einfach nicht mehr jedes Spiel automatisch ausverkauft ist, egal ob man keine Spiele gewinnt. Erst wenn er das auf seinem Bankauszug sieht, dass man irgendwie was ändern muss, dann wird er was ändern. Solange der voll ist und immer wieder Kohle reingespült wird, sieht Ja. jemand wie James Dolan, der das Ganze nur als Invest betrachtet, auch keinen Grund, an dem Status quo irgendwas zu ändern. Ja, dann das geht so ein bisschen bläst in das Horn von was Frank Isola und so so Leuten oder was Michael Rappaport, die dann gesagt haben, geht einfach nicht mehr hin. Müsst ihr es tatsächlich machen oder geht hin, steht auf und verlasst irgendwie alle. Also ich meine, das wäre natürlich schon ein starkes Für Zeichen, fünf ne? Minuten. Einfach Ja, rausgehen. Für das wäre fünf echt gut. Minuten. Einfach alle raus. So ein bisschen wie damals in der Bundesliga, als da diese 12-Minuten-Regelung war wegen den Tickets, Genau. ein Zehner für einen Steher war das. Das war zu einer Zeit, wo die Fortuna noch in der ersten Liga war und da bin ich auswärts nach Dortmund gefahren. Und es war sogar, glaube ich, kurz vor meinem Geburtstag oder an meinem Geburtstag oder sowas, also wirklich Wahnsinn. Da waren 10.000 Fortunen in Dortmund und ich war da das erste Mal im Gästeblock und ich habe mich so mega gefreut. Und dann haben aber wirklich alle die Schnauze gehalten, Mann. Du hast 90 Minuten Zeit, du bist einmal dort, einmal mit der Fortuna. Aber hey, alle waren für 12 Minuten ruhig, keiner hat was gesagt und alle haben halt so gesagt, nee, das nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber trotzdem, ich glaube, dass da durchaus die Leute sich ein bisschen reflektieren müssen, wie viel Macht man dann doch hat als Konsument. So ist es, Phil. Ich weiß, bei dir ist es jetzt schon recht spät. Dann lass mich den letzten Part vielleicht ganz kurz machen. Sag mir mal, ob 13 Siege in Folge der Miami Heat ernst zu nehmen sind oder ob wir sagen, das war's jetzt. Der Run ist vorbei. Diese 13 Siege haben eure Saison ein bisschen aufgewertet, aber mehr waren es nicht. Oder dass du sagst, naja, vielleicht kratzen die ja doch an der Playoff-Tür. Playoff-Tür, vielleicht. Wer definitiv wieder woran kratzt, ist Dragic. Und das ist an der Relevanz. Dragic spielt, Goran Dragic spielt echt eine gute Saison. Sogar eine herausragende Saison jetzt nach diesem Stretch. Ist, glaube ich, bei 48% aus dem Feld, 20 Punkte averaged er. Man hat wirklich gesehen, dass es ihm wirklich sehr gut getan hat, nicht mehr mit Dwayne Wade zusammenzuspielen. Und er dieser Spieler war, dem die Miami Heat recht einen ziemlich großen Vertrag verpasst haben. Und im Prinzip ist das meiner Ansicht nach momentan, Hasan Whiteside hatte ein paar Spiele verletzt gefehlt, hat auch in anderen wegen Foul Trouble gar nicht gut gespielt. Das zeigt, dass eigentlich momentan Goran Dragic ja, der beste Spieler der Miami Heat ist momentan, könnte man sagen. Ja, die Frage ist halt nur, ob sich das irgendwie konservieren lässt für eine längere Zeit. Aber das warten wir mal ab und ja, vielleicht werden wir dann mit positiven Nachrichten aus Miami, Entschuldigung. Also relevant ist das zumindest nochmal. Wollen wir noch kurz 2 Minuten oder sowas dann über OKC gegen Golden State sprechen, das Homecoming? Oh ja. Wenn du gleich sportlich noch was sagen möchtest, ich meine, Draymond Green sollte da natürlich auch gleich kurz erwähnt werden, aber sportlich, ich fand es ziemlich anstrengend, diese ganze PR-Bramborium. Ja, ja. Du hattest das letztens mal erwähnt, was die NBA veranstalten muss im Prinzip, um diese ganze gesamte 82-Spiele-Maschinerie aufrechtzuerhalten, dieser konstante Hype, immer am Limit zu gehen, und das hat mich so aufgeregt mit Kevin Durant. So, Leute, ihr habt 30 Teams, die spielen echt jede Nacht. Es gibt jede Nacht coole Sachen, die passieren. Es gibt coole Storylines. So, ich muss nicht wissen, dass Kevin Durant mehr Security bekommt. Nein, Mann. Mir ist egal, ob irgendwer Cupcake-T-Shirts anzieht. Ja. Es ist vollkommen irrelevant, ob Enes Kanter irgendwie Fistpumps macht, weil der hat sich eh die Hand gebrochen dabei. So, echt. Es ist mir so zuwider, dieses total überblasene und was die Leute tragen und wie sie da zum Spiel fahren und ob dann Kevin Durant in seinem Restaurant essen geht anschließend. So, Leute. Also, da hört dann bei mir auch ein bisschen dieser ganze Nerd und Spaß auf. Ja, das ist es aber auch genau das, was wir schon mal besprochen haben. Du musst halt versuchen, wenn das Final eigentlich schon ab Spieltag 1 feststeht, irgendwas an Relevanz noch dann künstlich rauszublasen. Allerdings, jetzt würde ich noch den Punkt machen, zum einen sportlich, die Golden State Warriors sind ziemlich schnell weggezogen und es war eigentlich schon so nach, ja, ich sag mal, Ende des zweiten Quarters klar, dass sie das Ding nach Hause fahren werden. Aber der Wille von Russell Westbrook, würde ich mal sagen, hat es dann doch noch so hingerissen, dass sie dann doch nochmal im Anfang des vierten Viertels, glaube ich, ein 10-Punkte-Spiel daraus gemacht haben. Das wurde dann 10 Sekunden danach mit einem Dreier von Klay Thompson direkt wieder beerdigt, diese Hoffnung. Aber so für 2 Minuten maximal gab es diese Hoffnung, dass das Spiel noch gedreht werden könnte. Russell Westbrook hat natürlich irgendwie wieder ein geisteskrankes Spiel mit 47 Punkten gemacht. Aber ganz interessant fand ich, dass, ja, das ist durch die Presse alles aufgebauscht worden. Und die beiden Jungs haben selber gesagt, Westbrook und Durant, ja, unsere Fehde ist irgendwie nur eine Pressefehde. Auf dem Spielfeld sah das aber doch ein bisschen anders aus. Also einmal haben sie sich schon ordentlich angefaucht, aber ich würde das jetzt mal darauf schreiben, dass das das normale Gefecht in einem Spiel ist. Und das passiert mit x beliebigen Gegenspielern, Draymond Green in jedem Spiel. LeBron faucht irgendwie andere Leute an und das hat Kevin Garnett seine ganze Karriere gemacht. Also das sind jetzt nicht nur die beiden. Ich glaube, sobald du zu einem Kontrahent wirst und das Spiel irgendwie auf Messers Schneide steht und du beide wollen unbedingt gewinnen, dann passiert das automatisch. Das hat jetzt nicht mehr nur was damit zu tun. Klar war das Spiel was Besonderes, weil Durant das erste Mal nach Hause gekommen ist. Aber jetzt ist auch gut, finde ich. Also jetzt muss es auch mal langsam gut sein und spätestens in der Ja, es gibt mehr Storylines. Also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie hijacken. Es war bestimmt ein cooles Spiel. Die Intensität war da. Ich glaube auch, dass die beiden das dann eher total auf der Genau. Competitive-ness Geschichte oder Ebene dann machen. Ich glaube nicht, dass der jetzt so sagt, ich rede nie wieder mit ihm, aber ist, glaube ich, einfach wirklich so jemand, der unbedingt gewinnen möchte und dafür seine eigene Mutter verkauft und dann reagierst du natürlich so. Spielerisch, glaube ich, hat man einfach einmal mehr gesehen, dass es nur im Prinzip zwei Teams in der gesamten Liga gibt, die Ja. sogar an einem guten Tag den Warriors irgendwie das Wasser reichen können. Insofern, ne, Triple-Double ohne Punkte, also mit Ja, vier das ist Punkten verrückt. von Draymond Green. Das ist das erste Mal in der Geschichte der NBA, dass das passiert ist. Ich glaube, das erste Mal seit 2009, dass ein Spieler mehr als 10 Steals hat. 10 Steals oder mehr, das ist auch absolut wahnsinnig. Da müsste man eigentlich allein schon ein paar Minuten noch drüber quatschen. Ja, er ist einfach ein verdammt besonderer Spieler und ich glaube, für mich jedenfalls ganz persönlich zementiert das dieses Jahr meinen Eindruck als bester Defensivspieler der Liga. Nicht jetzt unbedingt nur diese 10 Steals, aber das, was er da in der Defense abfeuert und diese Intensität über 82 Spiele, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, ich glaube, dann haben wir für heute genug gequatscht. Bei dir ist es jetzt auch schon Schlafenszeit. Morgen geht die Woche wieder los. Mir ist noch kurz wichtig zu erwähnen, dass wir natürlich Memory Lane nicht vergessen haben, aber die Hin- und Herreiserei, unser Facebook Live und so weiter und so fort hat dazu geführt, dass wir das jetzt ein paar Tage haben schleifen lassen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir schon jemanden in petto, über den wir uns schon Sachen Freuen. durchgelesen haben und so weiter und so fort, auf den wir uns sehr freuen, den wir in der nächsten Folge featuren werden. Mit Sicherheit auch Damit ich von. ein bisschen Druck mache, sage ich jetzt einfach, wir werden diese Woche die Folge in den Kasten. Also, ja. Okay. Du weißt, Nein? dass wir beide nicht so gut mit Druck umgehen können, was das angeht. Aber Scheiße. naja, wir gucken mal. Wenigstens hört ihr uns heute mal wieder. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch im Kopf. Oh nein, ich habe jetzt nur noch Olaf Tonmaker im Kopf. Ja, Es gab da noch so ein Game paar of Thrones, Game of Thrones, Megathon. Megathon, ja genau, Ja, da das kommen wir stimmt. wieder zu dem Thema zurück. Also lass es uns doch so machen. Wir geben beide unser Bestes, dass ich sowohl die Das Poster, ist die das so, PR-Sprech, der das, PR-Podcast. also wir geben wirklich alles, was wir können diese Woche, dass wir sowohl die Poster in die Post tun, als auch eine Folge Memory Lane Aber aufnehmen. es wird schwierig. Es wird verdammt schwierig, aber wer, wenn nicht wir, könnte das schaffen, wenn man will. Nicht wahr? Okay. Ja, Machen wir das. halten wir das erstmal so Sehr gut. fest. Okay. Ja, dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Wahrscheinlich schon diese Woche. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt wahrscheinlich. Haut rein, wollte ich jetzt schon sagen. From downtown. Reingehauen.